Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Peter Wanderer, willkommen zur vierten Episode des Greifenklaue-Podcast. Offiziell natürlich der vierte, inoffiziell der dritte. Ja, warum dies die dritte Episode und nicht die vierte geworden ist, werden wir auch klären. Umgekehrt. In der Episode Im Dungeon ist die Hölle los. Oh ja. Oder HeroQuest und Dungeon Slayers, zurück zu den Wurzeln. Aber bevor wir damit loslegen, begrüße ich Christoph. Hallo, Moment, ich muss mir erstmal mein Bier eingießen. Sonst bist du nicht bereit. Sonst bin ich nicht bereit, das ist richtig. So. Ja, frisch nach dem Durchspielen Wunderbar. Von Karagwan nehmen wir also diese Episode auf. Richtig, ich bin immer noch sehr frustriert über mein Versagen als Spielleiter. Ja, zu Recht. Okay, aber bevor wir mit unserem eigentlichen Schwerpunkt beginnen, würde ich sagen, fangen wir doch erst mit Computer- und Videospiel-News an. Oh, du willst es gleich abgehakt wissen. Ich will bekunden, davon habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Ja, du hast ja immer noch deine Xbox noch nicht angeschlossen. Xbox heißt sie ja. Ja, nicht PlayStation. Ich nenne die mal PlayStation. Richtig. Du nennst ja Xbox immer PlayStation. Ja, im Grunde nur einen ganz kurzen Überblick über die kommenden Video- und Computerrollenspiele, denn auf der Gamescom 2010, die ja im August stattfand, gab es ja allerhand für Rollenspieler zu sehen. Natürlich ganz vorneweg Dragon Age 2 und The Witcher 2. Und du hast mir ja gerade gebeichtet von The Witcher. Kennst du überhaupt nichts? Nein, ich wusste nicht mal, dass es Bücher sind im Original. Genau, da gibt es nämlich, also die Spiele basieren halt auf den Romanen von Andrzej Sapkowski, einem polnischen Autoren. Ah, das erklärt auch das mit Savage Worlds, das kann ich nachher nochmal erzählen. Ja, sehr gern. Ja, genau, und The Witcher, eigentlich der Geheimtipp gewesen, der erste Teil, eigentlich als gutes Spiel herausgestellt, trotz extremer Bugs zu Beginn. Wer hat das gemacht? Also ist das ein polnischer... Ist auch ein polnisches Entwicklerstudio, CD Projekt. Wurde hierzulande von Atari vertrieben. Ja. Und hat sich extrem ordentlich verkauft. Deswegen folgt jetzt auch der zweite Teil. Kann man das noch auf PC spielen oder auch auf Konsole? Nee, der erste Teil erschien komplett nur für den PC. 1,5 Millionen verkaufte Einheiten, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also für einen PC-Only-Titel ist das schon sehr ordentlich. Ist das jetzt deutschlandweit oder weltweit? Nee, das ist weltweit. Ja. Weltweit, genau. Also das war schon ganz, ganz, ganz ordentlich, genau. Ja, und im ersten Quartal 2011 sollte also dann der zweite Teil folgen. Die Videos, die man da schon sehen konnte, sahen also extrem gut aus. Also die Grafik über alle Maßen erhaben. Muss man natürlich gucken, wie das auf den Konsolen und PC dann wieder aussieht. Ich denke mal, der PC wird da zumindest grafisch wieder einige Vorteile haben. Ja, ja, die Story spielt entsprechend nach Ende des ersten Teils. Und also sprich, ja, nachdem... Wen oder was spielt man denn da? Eine ganze Gruppe oder ein... Ja, okay, also für Leute, die das natürlich noch nicht gespielt haben, ich setze jetzt schon quasi voraus, dass man es gespielt hat. Ja, also der Protagonist ist in dem Fall nur ein einziger Charakter, nämlich Geralt, der Hexer. Geralt, also? Hm? Geralt also. Geralt, genau, ja. Oder Geralt oder ja, Gerard, wie man es auch aussprechen möchte. Da gibt es auch einen Film. Ja, das weiß ich richtig. Gar nicht. Also der ist, da gibt es auch einen Film, der ist in, oder ist auch eine polnische Produktion. Ich habe im Internet selten gesehen, dass sich die Geister so an solchen Filmen scheiden. Ja, ich glaube, Kultist, der ja in der Episode 1 und 2 zu hören war, der fand ihn ganz gut. Ja, ich habe leider nur ein paar Szenen gesehen, also zumindest von der Ausstattung her, die ich jetzt bis so bei YouTube, oh Gott, ich hoffe, es nicht illegalerweise gesehen habe. Wenn es noch Szenen sind, dann... Ja, das waren natürlich nur Ausschnitte. Sah schon sehr stilecht aus, also hatte so ein bisschen was von den alten Robin Hood Filmen der Serie der 80er, also sprich viel Nebel Effekte und so, und sah sehr, sehr gut aus. Allerdings von der Story kann ich jetzt nicht viel berichten dahingehend. Soll allerdings, es gab ja auch mal eine Serie in der Tat im polnischen Fernsehen, und der Film ist wohl letzten Endes nur aus Versatzstücken der Serie zusammengestellt. Ah, okay. Okay, aber bevor wir zu sehr den Faden verlieren, genau. Spielen Geralt den Hexer? Ja, man spielt Geralt den Hexer, genau. Das Spiel setzt, wie gesagt, nach Ende des ersten Teils direkt an, nachdem also, nein, das verrate ich am besten nicht, was da passiert ist. Ja, du kannst auch verraten, was kann denn Geralt den Hexer so? Was Geralt kann? Er kann vermutlich hexen, Geralt, wenn er Hexer ist. Nein, nein, nein, also Geralt ist, wie gesagt, ein Hexer, das ist im Grunde ein mittelalterlicher Geisterjäger, wenn man so will, allerdings ein ordentlich aufgepimpter Geisterjäger. Also sprich, diese Hexer, wie sie da in der Story vorkommen, sind mutierte Menschen, also sprich, deren körperliche Eigenschaften auf künstliche Weise erhöht wurden, also sprich Körperstärke, Geschwindigkeit und so weiter. Und damit sollten die Hexer mit ihren Fähigkeiten, also gegen Dämonen und Ungetüme etc. etc. kämpfen und damit die Menschheit beschützen. Allerdings, wie das meist bei solchen Sachen dann ist, schlägt sich das Ganze dann auch ins Gegenteil um. Die Hexer wurden für ihre ja doch außergewöhnlichen Merkmale letzten Endes von den normalen Bürgern ausgegrenzt. Ja, und die Story ist, finde ich persönlich, extrem interessant, weil in dieser Witcher-Welt sind Elfen und Zwerge auch sowas wie Aussätzige. Die leben ja da in, ja, ich hätte fast gesagt Gulags. Nein, ich meine natürlich in Ghettos. Also sprich, der normale Mensch kann mit diesen Wesen nichts anfangen, verachtet sie und sperrt sie halt in Ghettos ein. Und ja, der Hexer Geralt erlebt das ja quasi auch an eigener Haut mit. Ja, also bin gespannt, was der zweite Teil jetzt bieten wird. Also wie gesagt, die Bugs, die aufgetreten sind im ersten Teil, waren einer der größten oder war eigentlich der größte Kritikpunkt. Die Story und die Umsetzung wurden ja hoch gelobt. Der zweite Teil verspricht jetzt natürlich deutlich weniger, bis gar keine Bugs, aber das sagen sie natürlich alle. Interessant dürfte sein, dass The Witcher wie Dragon Age auch, da komme ich aber gleich nochmal zu, eine deutlich non-lineare Welt bieten will. Also sprich, der Spieler hat mit seinem Protagonisten Geralt oder soll mit seinem Protagonisten Geralt sehr, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten haben, die sich auch gleich direkt auf die Spielwelt auswirken sollen. Das klingt sehr gut. Ja, das hätte man auch schon auf der Gamescom sehen können, bei dem spielbaren oder bei dem Teil, der von den Entwicklern vorgeführt wurde. Und da also war sich die Fachpresse schon sehr einig, dass das sogar ein Klassenprimus wie Dragon Age durchaus in den Schatten stellen kann. Ja. Das ist ja dann durchaus auch ein Element, zumindest von einigen Rollenspielstilen, der sozusagen jetzt auch im Computerspiel angekommen ist. Richtig, genau. Also es ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Spielerentscheidung entscheidet wichtige Dinge. Genau. Und das ganz Tolle in dem Fall ist, das ist ja auch mittlerweile, also BioWare, also der Entwickler von Dragon Age, hat es ja dann auch, oder Mass Effect hat es ja auch schon vorgemacht, auch The Witcher 2 bietet an, dass man, sofern man sie noch besitzt, den Endspielstand quasi des ersten Teils nehmen kann und damit in den zweiten Teil importieren kann. Und die Entscheidungen, die im ersten Teil schon gefällt worden sind, also auch da konnte man ja wählen, ob man quasi sich auf die gute oder böse Seite schlägt, sozusagen, also für Elfen gegen Elfen. Auf welche Seite hast du dich geschlagen? Auf die böse? Nein, ich kann keine bösen Charaktere. Auf Dauer. Richtig, das kann ich nicht. Ich bin einfach ein zu gutmütiger Mensch. Das, okay, das geht nicht. Ja, natürlich habe ich denen immer geholfen, den Elfen mit den Zwergen. Und entsprechend, das wird auch damit in The Witcher 2 übernommen werden. Also sprich, die Vorgeschichte ist dann schon so weit gegeben, womit man dann auch startet. Finde ich sehr geil. Wie gesagt, BioWare hat das ja auch schon vorgemacht mit Mass Effect 2 und Dragon Age. Ja, muss man mal gucken. Also die Spielzeit soll etwas kürzer werden als im ersten Teil. Dafür aber deutlich straffer inszeniert. Also der Spieler soll da schon keinen Leerlauf mehr haben, wie im ersten Teil. Da gab es ja so diverse Zwischenspielchen, Prügelspiele. Ja, machen konnte, aber nicht musste. Haben die Zeit ein bisschen gestreckt, war aber ein bisschen, naja. Und die Nebenquests sollen auch deutlich spektakulärer gestaltet werden. Also auch nicht mehr so, hol mir dies, bring das, wie im ersten Teil. Noch spektakulärer. Ja, aber es war aber die Ausnahme im ersten Teil. Also auch da waren die Nebenquests eigentlich größtenteils wirklich ganz gut gemacht. Insgesamt die Spielzeit soll also auf 80 Stunden etwa hinauslaufen. Das ist für ein Rollenspiel eigentlich immer noch recht üppig. Stichwort Final Fantasy. 200 Stunden. Final Fantasy. Das ist doch das Horror-Rollenspiel sozusagen, wo man da so extrem viel Zeit drin verbringen kann. Ich hoffe, du meinst Baldur's Gate. Nein, ich zwei. Nein, ich meine Final Fantasy, wo es auch den Film zu gab. Okay, also da habe ich leider nie was gespielt. Das ist doch auch irgendwie Grind-Fantasy. Das weiß ich übrigens aus anderen Podcasts. Sehr gut. Also mit diesen, nicht aus eigener Erfahrung. Mit diesen Manga-Rollenspielen, da kommt ja dann noch nie was mit anfangen. Ja. Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich würde aber noch sagen, 80 Stunden, das klingt ja okay, kann man spielen. Und wenn ich da lese, man muss 1000 Stunden vom Computer verbringen, dann kaufe ich mir das Spiel vielleicht nicht. Andererseits bin ich auch nicht der Kunde. Du bist überhaupt kein Kunde. Ich habe immer Dragon Age 1 erworben, ich bitte dich. Das stimmt. Auf deiner Xbox, die du noch nicht angeschlossen hast. Und du hast auch Baldur's Gate 2 von mir übrigens immer noch. Ja, das habe ich nicht erworben. Das hast du nicht erworben. Nein, aber ich glaube, ich habe es dir damals vor dem Krieg noch ausgeliehen. Ja, das mag sein. Auf jeden Fall Baldur's Gate 2 natürlich mit 200 Stunden. Also ist zumindest schön, dass 80 Stunden ist natürlich ganz okay. Ja, also ich bin gespannt. Wie gesagt, im ersten Quartal 2011 soll es kommen. Ebenso wie Dragon Age 2, das auf der Gamescom interessanterweise eigentlich als die große Rollenspielhoffnung für 2011 ja schon gehandelt wurde. Allerdings lustigerweise doch gegen The Witcher einstecken musste, was natürlich insbesondere die Grafik wohl angeht. Also da soll zwar schon hier und da was verbessert worden sein im Gegensatz zum ersten Teil und der war ja schon nicht up to date. Aber so vom Sockel gehauen hat es wohl niemanden. Ist auch eigentlich nie so die Stärke von BioWare gewesen, aber irgendwann wird es auch mal ein bisschen Zeit. Ja, war nie BioWares Stärke. Das lag ja bis jetzt immer innerhalb der Spielmechanik. Aber das kann sich halt durch Witcher 2 tatsächlich ändern. Ja, und in Dragon Age 2, also der erste Teil, hat ja erst eingeschlagen wie eine Granate. Sogar ich habe ihn mir gekauft. Also, du hast ihn gekauft, genau, weil ja das Rollenspiel 2010. Da gehe ich jetzt aber jetzt mal eigentlich nicht so wieder ins Detail. Auf jeden Fall im zweiten Teil, die gravierendste Änderung ist halt, dass man also keinen Charakter mehr komplett vorgenerieren kann aus Elfen und Zwergen und Menschen, sondern in dem Fall spielt man automatisch einen Menschen. Das ist also soweit vorgegeben. Den man ja aus Teil 1 schon kennt? Nee, gar nicht. Ein komplett neuer Charakter ist das in dem Fall. Nennt sich Hawk. Einzige, was man verändern kann, ist halt das Aussehen und ob man Männlein oder Weiblein spielen kann. Das wäre es auch schon gewesen. Hintergrund und so weiter ist wohl vordefiniert. Spielt auch entsprechend nach der Handlung des ersten Teils, den man den bösen Erzdämon zum Schluss halt dann entsprechend getötet hat. Davon geht das Spiel jetzt aus. Ich vermute doch mal, dass es ja, wenn der Entwickler sozusagen genau weiß, dass man genau diesen einen Charakter spielt, kann man das Spiel ja auch sehr viel detaillierter auf diesen einen Charakter zuschneiden, als wenn alles möglich ist. Eben. Das ist auch das, was die Community nicht unbedingt einsehen will. Die fühlen sich natürlich jetzt sehr beschnitten in ihren Möglichkeiten. Genau. Allerdings, also ist ja schon bekannt, dass dieser Hawk im Grunde auch schon eine ziemliche Hintergrundgeschichte vorweisen kann. Also so ist das jetzt nicht. Also von daher ist natürlich klar, man kann sich auf den Charakter konzentrieren. Das ist, mag nur wirklich kein Nachteil sein. Aber auch hier ist es halt möglich, in der Tat Speicherstände aus dem ersten Teil zu übernehmen. Natürlich ohne die Charaktere, die dann halt darin, oder den Charakter, der dann gespielt hat, vorzukommen, aber zumindest die Entscheidungen, die man halt getroffen hat. Und die werden entsprechend auch dann wiederum Auswirkungen haben. Der Wald noch auf die Spielwelt. Zum Beispiel, genau. Ja. Oder ob halt Nebencharaktere gestorben sind und auch noch leben und solche Sachen. Das hat also in der Tat dann Einfluss auf die auf den Spielverlauf. Ja, und auch hier verspricht BioWare wieder etwas oder eine deutlich größere Handlungsfreiheit. Also die Entscheidung, die der Charakter treffen kann, soll noch größere Auswirkungen haben auf den Spielverlauf. Ja, hast du dir gespannt. Den Trailer von Warhammer angesehen? Nee. Also es gibt ja so einen Warhammer-Film ist in der Planung, also ein Warhammer... Das habe ich gelesen, ja. Computerspiel, das X-te. Ja, es gibt ja schon in der Tat ein paar, ja, von daher weiß ich jetzt nicht genau. Also ich habe jetzt von einem neuen Titel ehrlich gesagt noch nichts. Ich war mir auch nicht sicher, ob was jetzt der Film und das Computerspiel war, aber ich habe es dann doch noch rausgefunden. Also es ist jetzt bald nicht so atemberaubend, aber naja, kann man sich mal angucken. Wie gesagt, da habe ich jetzt noch nichts gesehen, gehört leider von. Ja, war jetzt auch nie so der Warhammer-Fan, also von daher mag es bei mir einfach deswegen an mir vorbeigegangen sein. Ja, dafür macht jetzt White Wolf ja anscheinend ernst mit ihrem WoD Online-Rollenspiel. Ja, beziehungsweise CCP, der Eigentümer von White Wolf, die in 2006 war es ja, glaube ich, ne? Ja. Aufgekauft worden von CCP, einem, jetzt kommt's, isländischen Spieleentwickler. Haben die überhaupt Geld noch heutzutage? Sehr kurios. Ja, die anscheinend schon. Also die haben wahrscheinlich deswegen Geld, weil sie mit dem ihre Computer Science Fiction Multiplayer Rollenspiel, Online-Rollenspiel. Eve Online. Sogar ich kenne es. Ja. Ich habe auch eine 14-Tage-Demo mal gespielt und eigentlich muss ich sagen, ist wirklich extrem geil, aber auch wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Also für Einsteiger wie mich jetzt in dem Fall, ich habe wirklich hart arbeiten müssen, um da reinzukommen. Also falls man das mal offline spielen kann, würde ich es auch mal ausprobieren. Ja, es ist also für, sag mal, für jemanden, der mal eben ein, zwei Stunden, höchstens ein, zwei Stunden abends online mal was machen will, nicht gerade geeignet, weil da ist wirklich ein komplettes Wirtschaftssystem ja drin. Oh, da fehlt ja schon das normale Online-Rollenspiel furchtbar gemacht. Das Kuriose ist natürlich, und da hoffe ich ja, dass in dem Fall World of Darkness Online, wo die ja nun dran sitzen jetzt aktuell, das auch bietet. Denn EVE Online lebt komplett von der Community und zwar in sämtlichen Richtungen. Also dass die wahren Wirtschaftskreisläufe werden von der Community am Leben gehalten und erstellt. Ein Kollege erzählte mir auch, dass das sozusagen das als gutes Beispiel für freie Marktwirtschaft gilt. Absolut, definitiv. Das haben sie auch wirklich richtig grandios hingekriegt. Aber ich sage, es braucht halt sehr viel Zeit, damit man sich da einarbeiten kann. Nicht jedermanns Sache, denke ich mal. Aber mal gucken, wie das jetzt mit World of Darkness online in der Tat laufen soll. Ja. Erscheinungstermin natürlich steht noch in den Sternen, weil es wurde schon mehrmals angekündigt. Beziehungsweise es wurde mehrmals angekündigt, dass ein Spiel in der Welt erscheinen soll. Ja, aber ich glaube jetzt zum ersten Mal ernsthaft, ne? Ja, genau. Und die bisherigen Spiele, die ja in der Hinsicht erschienen sind, Vampire Bloodlines zum Beispiel, sind ja auch bekannt dafür, dass sie das Charakterspiel und Intrigenspiel fördern und überhaupt nichts mit Hack und Slay zu tun haben. Der erste Teil von Vampire, da war Hack and Slay. Ach, tatsächlich? Da war richtig Hack and Slay. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da musste sogar Nosferatu metzeln. Ja. Man kam gar nicht drum rum. Aber na gut. Ja, von daher mal gucken, was World of Darkness, also ob die jetzt ein ähnliches Konzept da verfolgen. Wie EVE Online? Wie EVE Online, entsprechend nur auf anderer Basis mit Intrigen und Prinzen und Regenten und was weiß ich. Ob das also tatsächlich auch so in ähnlicher Form umgesetzt wird? Wenn ja, das wäre natürlich von der Konzeption her ein Kracher, denke ich mal. Wenn es natürlich auf gleicher Basis laufen würde, muss man halt gucken. Ja. So, das war erstmal jetzt schon der lange Überblick. Über die wichtigsten, denke ich mal, Titel, die da folgen werden. Ja, es ging um PC-Rollenspiele. Ja, ich wollte noch ganz kurz zum Besten geben. Und Video. Nichts vergessen. Ich wollte trotzdem kurz zum Besten geben. Witcher, Polen, Savage Worlds Setting. Und zwar machen die Polen ein Savage Worlds Setting, was so ähnlich sein soll wie eben The Witcher. Oder sie keine Lizenzgebühren zahlen. Heißt es eben nicht so. Erstaunlich. Ja, aber wenn es interessiert, also die machen ja überhaupt sehr coole Sachen da für Savage Worlds. Das sieht alles sehr gut aus. Ja. Also wenn man sein Polnisch auffrischen will. Also wenn es... Und dann eine gute Gelegenheit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, positiv überrascht, was polnische Entwickler so auf die Beine stellen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine polnische Dungeon Slayers Lizenz gibt. Das könnte aber glatt sein. Man kann ja mal fragen, ob das jemand machen möchte. Ja. Also, ich meine, es gibt ja da wirklich schon sehr viele Übersetzungen für. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es das schon. Es gibt Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Genau. Wo wir jetzt die Biege zu Dungeon Slayer gemacht haben. Richtig. Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, wenn du das nicht gesagt hättest. Ja, und zwar zurück zu den Wurzeln, nicht nur des Rollenspiels, aber auch des Rollenspiels. HeroQuest ist natürlich kein Rollenspiel, aber zumindest für mich war das damals das, was ich direkt vorm Rollenspiel gemacht habe und so zum Rollenspiel gekommen bin. Richtig, da ging es dir im Grunde nicht anders als mir, wobei ich sagen muss, dass ich, okay, das wird wieder ein feuchter Traum für dich werden, aber dass ich ja durch dich zum Rollenspiel gekommen bin. Davon träume ich nicht. Aber, richtig, nein, du ja, muss ich mich bei der Community entschuldigen. Oh, das wird Nachwirkungen haben. Nein, aber es ging, also in der Tat, also HeroQuest habe ich, nee, ist gar nicht wahr. Ich habe HeroQuest sogar relativ spät gespielt. Ich habe das Schwarze Auge ja mit 9 oder 10 Jahren angefangen, damals in der Grundschule. Da hat das mal jemand mitgebracht. Und HeroQuest, das kam erst mit 12, 13, nee, doch mit 12. Okay, dann wollte er mal aufs richtige Spiel. Genau. Muss man natürlich auch dazu sagen, weil kein Mensch wusste damals von meinen Schülern, wie man jetzt das Schwarze Auge richtig spielt. Okay, das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Das war natürlich ein bisschen komplex einfach dann noch für so einen kleinen Buben. Aber HeroQuest natürlich, klar, also man kann es natürlich jetzt so für unsere Generation mit als doch ganz guten Einstieg, sage ich mal, betrachten. Gab es noch andere Einstiegsmedien bei dir? Jein, sage ich mal so. Also es gab natürlich auch schon, ich hatte sehr früh ja auch schon Computer, ja. Damals Amiga, beziehungsweise C64 und auch da gab es natürlich schon Rollenspiele ja auch für. Bard's Tale. Oh ja, zum Beispiel, oder Ultima und ach, wie sie alle hießen. Ja, die hast du auch schon gar nicht mehr vor dem richtigen Rollenspiel gespielt. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass diese ganzen Spiele größtenteils auch auf Englisch waren. Ja. Und man als 7- oder 8-Jähriger kaum Englisch spricht, sofern man nicht irgendwie mit damit aufgewachsen ist. Von daher war das eigentlich mehr Trial and Error, was man da mal gemacht hat. Mhm. Also gespielt ja, verstanden nein. Verstehe deine Motivation, natürlich, zum richtigen Rollenspiel zu kommen. Ja, bei mir waren es noch Solo-Abenteuerbücher. Ich habe Einsame Wolf neben HeroQuest drauf und runter gelesen, bevor ich dann zusammen mit einem Freund die Schwarze Auge-Box mir geleistet habe. Ja, die war immer sehr teuer und man stand im Spielwarengeschäft davor und sich gefragt, was da drin ist. Sich das nochmal vorgestellt, dass das vielleicht so ähnlich wie ein Solo-Abenteuer ist. Und irgendwann kam dann die große Stunde, eine Klassenfahrt nach Braunschweig. Dort war das Ganze wesentlich günstiger, die Box, und da habe ich die dann dem Freund mitgebracht. Ja, und seitdem waren wir Feuer und Flamme. Ja, die waren natürlich auch toll aufgemacht. Und ich kann mich noch erinnern, du wirst dich auch erinnern, bei uns in Helmstedt ein Geschäft in der Innenstadt, ja. was es leider mittlerweile nicht mehr gibt, aber in der ersten Etage, da gab es ja wirklich ein breites Rollenspielregal. DSA, und sie hatten dann noch Sterngarde. Genau, also da gab es wohl. Ich habe damals nicht zugegriffen. Aber ich kann mich auch erinnern, also in der Tat auch da in der Pause, in der großen Pause, 20 Minuten, meine Grundschule war nun ja nicht allzu weit davon entfernt. Grundschule auch, ja. Ja, natürlich. Das war ja dann, als wir dann halt mit dem Schwarzen Auge angefangen hatten. Bei mir war es OS. Ja, siehst du, habe ich sogar was voraus, ich bin erstaunt. Und ja, das war also, dann ist man natürlich dahin gelaufen, hat sich das auch angeguckt und die bunten Cover mit den ganzen Sachen und die Landkarten, und das war ja alles schon total toll. Ja, also genau, gerade diese Karten hatten damals so unheimliche Faszination, man hat sich da unheimlich viel rausgezogen und vorgestellt, also fasziniert. Also ich kann mich ja noch erinnern an Der letzte Held, das war ein Fanzine, was aus Braunschweig kam und sich immer um Havena gekümmert hat. Und haben sie da was weiß ich, ein Geschäft da vorgestellt und hat so eine Abenteueridee, und das hat immer viel Spaß gemacht. Also viel, ja, man hat sich da auch viel dann immer mit beschäftigt und so, das war schon cool. Ja, aber wir wollen ja zu den Wurzeln zurückkommen. Richtig, denn quasi zum Dungeon. Zum Dungeon. Habt ihr früher Dungeons gespielt? Nein. Ja, ich nämlich auch nicht. Und deswegen habe ich heute, glaube ich, auch so viel Spaß an den Dingern, weil es ist einerseits halt sehr retro, andererseits das, was man damals an Dungeons gespielt hat, war wirklich halt Hack and Slay, während das heute ja doch auf einem anderen Niveau abläuft. Ja, es sind ja schon einige Komplexitätsmonster dabei. Mittlerweile. Ja, deswegen wollen wir auch über Dungeon Slayers reden, welches eben genau nicht komplex ist. Ganz genau. Ja, aber bleiben wir erstmal bei HeroQuest. Ja, wir haben jetzt gerade im wöchentlichen Wechsel eine 1:1 HeroQuest-Kampagne gestartet, die sich mit Dungeon Slayers abwechselt. Ja, einfach um nach der Arbeit etwas auszuspannen sozusagen. Ganz genau. Und haben jetzt bei... Zumindest du von der Arbeit. Ja, haben bei HeroQuest das... die erste Box durchgespielt, Karagwan, die Zwergen- bzw. Ork-Box. Also Orks greifen eine Zwergenfeste an und man sucht einen Fluchttunnel und schlägt sich da durch. Heute frisch beendet, ja. Heute frisch beendet, erfolgreich. Ja. Es gab aber auch Tote. Ein, richtig. Ja, in diesem Abend war ein, aber insgesamt gab es 4 Tote, glaube ich. Viel Würfelpech meinerseits. Ja, also mir hat es Spaß gemacht, aber... Man merkt halt doch, es ist kein Rollenspiel, man ist ja eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Also, ich sag mal, mir hat es jetzt auch viel Spaß gemacht, aber ich denke mal, mein Interesse würde wahrscheinlich demnächst alarmen, wenn wir jetzt noch eine Kampagne gespielt haben. So, ja. Prophezei ich mal. Okay, es ist natürlich, ja klar, es ist natürlich dahingehend extrem eingeschränkt, aber es ist wahrscheinlich auch einfach ein Brettspiel. Was ja eigentlich nur Rollenspielanleihen ja besitzt. Aber es kommt natürlich auch an, wie man es auch ein bisschen ausschmückt, dann halt. Ne? So von Meister-Erzählerseite. Aber ich denke mal, dafür ist es auch nicht wirklich ausgelegt. Spielleiter, meine Ohren bluten. Ja, ich weiß. ja, kannst du sagen, dass ich mit DSA angefangen hatte, oder? Ja, ich sage auch noch viel zu oft Meister anstatt Spielleiter. Ja, manchmal bin ich so drauf. Ja, also es hat mal retrotechnisch auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das auf jeden Fall. Wir hatten ja auf dem vergangenen 12.12. Ja, damit hat man da angefangen, genau. Die ersten beiden Abenteuer und seitdem hat es uns gepackt. Richtig. Jetzt haben wir, wie gesagt, die erste Kampagne durch. Insgesamt 4 Abende. Genau, was ja doch relativ flott dann ja ging. Ja. Und ja, hat auch Spaß gemacht. Wie gesagt, in dem Zuge haben wir uns auch abgewechselt mit entsprechendem Dungeon Slayers. Richtig, dazu kommen wir auch gleich, aber erstmal bleiben wir bei den Quest-Spielen, weil da gibt es ja zum Glück mehr als eins. Und auch zum Glück mehr als ein erfolgreiches. Ja, also HeroQuest selber hat ja noch 4 bzw. 6 Ausbauboxen, also in Deutschland 4. Die haben wir auch alle vorliegen mit der Rückkehr des Hexers, kommt glaube ich als nächstes. Dann haben wir gegen die Ogre-Horn. Ja, zum ersten Mal gibt es dann Monster, die mehr als ein Trefferwürfel haben. Toll. Beziehungsweise gab es ja heute auch schon, aber da haben halt alle Ogre mehr als ein Trefferwürfel. Das ist toll. Und dann gibt es noch Morkas Magier, da darfst du dann auch rumzaubern. Oh. Ja, dann kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, leider. Das genau, und auf Englisch gibt es noch Barbarian Quest. Da gibt es... Gab es da einen zusätzlichen Charakter? Oder alle Figuren lagen nochmal in weiblich bei? Und dann gibt es natürlich noch Elf Quest. Ja, in einem von beiden Packs lag auf jeden Fall noch ein neuer Charakter bei, ein 5. Ja. Das habe ich auch noch gespielt. Erwähnenswert ist es, dass es bei Amazon angeboten wird. Das liegt bei 700 Euro. Oha. Also rechtzeitig zuschlagen. Und von HeroQuest gibt es ja noch die Master Edition. Oder die Brave Edition, also jedenfalls eine Sonderedition. Und da gab es dann zusätzliche Chaoskrieger und vor allen Dingen auch noch ein zusätzliches Abenteuerbuch mit weiteren Missionen. Gut, du hast dann schon das D&D Brettspiel angesprochen. Mhm. Ja, das gibt es auch. Hat auch einige Verbesserungen gegenüber HeroQuest, finde ich. Unter anderem das Fallensuchen ist cooler geregelt mit dem Fallensuchwürfel. Entweder man findet eine Falle, man findet keine Falle, man findet 2 Fallen, jeweils immer die nächsten. Oder die Suche ist sozusagen beendet für diesen Raum, man findet keine mehr. Dann ist halt auch möglich, dass man plötzlich in eine Falle fällt, weil man sie eben nicht finden konnte. Man weiß natürlich auch, dass man keine Fallen mehr suchen kann, sprich, dass da noch welche sein können. Aber das erhöht die Spannung noch ein bisschen. Ja, ich habe leider nie gespielt. Die Monster haben auch alle mehrere Trefferpunkte. Und das macht dann die Kämpfe auch noch ein bisschen knackiger. Ja, man hat halt Ausrüstung, Zauber quasi so ähnlich wie bei HeroQuest, aber die im Prinzip, es gibt kein Geld, nur an den Schätzen, Schatztruhen kann man halt neue Gegenstände finden. Und da spielt man auch eine Kampagne durch. Dazu gab es dann zwei Erweiterungen, da habe ich allerdings nur die zweite im Reich des Frost-Texas oder ähnlich, also jedenfalls geht es um Eiskreaturen. Ganz cool ist, da ist noch eine Plattform bei, da geht es dann also auch dreidimensional sozusagen. Das wäre cool. Ja. Es gab da leider, was HeroQuest ja besonders cool macht, sind halt die Möbel. Das gab es bei D&D nicht. Ah, schade. Da gab es nur Säulen und Bäume. Ah, das ist echt schade. Ja, das muss man HeroQuest wirklich lassen. Also da sind ja wirklich doch recht liebevoll gestaltete, zwar nicht viel, aber immerhin... ist schon eine ganze Menge eigentlich. Also da, wenn du den Preis bedenkst und was da alles drin ist, gut, ich habe jetzt alle Möbel doppelt, weil ich es mir noch einmal auf eBay geleistet habe, eine Wasserschaden-Edition. Wasserschaden stand da, es war das ist die seltenste angeschimmelt. Also vielen Dank nochmal, aber dafür war es nicht teuer. Aber es ist ja Gott sei Dank, Inhalt ist ja halbwegs am Leben. Ja gut, Plastik kann nicht schimmeln, das ist richtig. Ja, aber es war... Ja. Das hat mich nicht so erfreut. Ja, ganz wichtig ist auch noch Advanced Hero Quest, auf Deutsch Herr des Schwertes. Das habe ich leider nicht. Gibt es auch nur sehr teuer. Das hatte ich, glaube ich, jetzt mal zweimal mit... Was heißt glaube ich? Ich weiß es extra gar nicht, weil du wusstest... Bin ich immer verboten, oder? Nein, das habe ich mit Arbeitskollegen mal gespielt gehabt. Ach so, ja. Also ich habe es auch schon einmal gespielt auf dem Pfadfinderlager bei der sogenannten Rollenspielgilde. Da wurde Advanced Hero Quest gespielt. Klar, weil die Vergleichbarkeit, wie weit man in so einem Abenteuer kommt, natürlich bei sowas viel höher ist als beim richtigen Rollenspiel, sag ich mal. Ja. Wobei es gibt auch Turniermodule, aber na gut. Ich war damals jung und mir hat es Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache. Richtig. Also nicht, dass man jung ist, sondern dass es Spaß macht. Dass es Spaß macht, ist auch die Hauptsache. Richtig, richtig. Du bist eine wichtige Sache unter vielen. Und haben wir. Können wir uns darauf einigen? Ja, natürlich, das verstehe ich. Sehr schön. Ja, cool war, dass es halt modular war. Man konnte die Gänge aneinander puzzeln und die Räume dazu legen. Also man hatte kein festes Brettspiel wie bei HeroQuest, ja. HeroQuest. Bei D&D waren das dann halt größere Teils. Ich glaube, die sind 8x8 groß oder 12x12 oder so. Die man eben immer wieder neu aneinander legt. Und da sind das halt wirklich modulare Flure und Räume. Mhm. Ja, du kennst das ja vom Rollenspiel. Einer Pathfinder-Spieler, da setzt es ab und zu ein zur Visualisierung. Ja, genau. Ja, ist natürlich schade, dass man wirklich nur ein Spielbrett hat letzten Endes. Die Räumlichkeiten sind ja vom Aufbau dann ja natürlich mal die gleichen. Ja. Ne? Nur halt anders mit Monstern und Gegenständen. Dann es gab dann die Overlays in den Boxen, aber es ist jetzt auch nicht so übertrieben viele. Also sprich... so viel. Und die Raumgröße bleibt ja trotzdem, also von daher. Naja, man kann aber halt trotzdem ein bisschen Varianz mit reinbringen. Dadurch. Durch die Overlays, ja, genau. Ja, gibt auch eine sehr coole Seite, die ich nochmal verlinken werde. HeroQuest World oder so ähnlich heißt sie. Da kann man unter anderem noch andere Overlays runterladen, aber man kann auch weitere Ausrüstungsgegenstände runterladen. Ja, das war das, genau, was du mir mal da gezeigt hattest, ja. Genau, man kann auch, da findet man auch noch das Regelbuch, was nämlich mir gefehlt hat und das andere war angeschimmelt. Ja, genau. Ja, man findet auch weitere Questen da. Und ich glaube, da gibt es auch Sachen fürs D&D-Brettspiel und für andere Questspiele. Also es wird anscheinend ja noch gepflegt ordentlich, ne? Wenn wir vom... nicht unbedingt, aber der Inhalt steht auf jeden Fall noch zur Verfügung. Ja. Alternative Möbel gibt es auch. Sehr cool. Braucht man allerdings die Plastikteile von HeroQuest für. Man kann sie also nicht so... wollte ich gerade fragen, ob man die jetzt irgendwie dann selber... Leider nicht. Okay. Das muss man... das gibt es natürlich auch. Habe ich mir auch schon mal geleistet. Die selbst gebastelten Möbel, du erinnerst dich? Die sind halt ja aus Papier. Sind auch nicht uncool, muss ich sagen. Das stimmt. Allerdings muss man da auch das Fingerspitzengefühl für haben. Wolltest du mir das jetzt gerade absprechen? Nein. Ich wollte sagen, dass ich das nicht habe. Ja. Denn, um das mal ganz kurz anzureißen, ich hatte mir mal, wo ich 13 oder 14 war, ein Enterprise-Modellbausatz mir mal bestellt, zusammen mit einem Schulkameraden. Und während er das binnen von 3 Tagen fertig hatte, habe ich nach 3 Tagen den ganzen Scheiß weggeschmissen, weil ich mich überall verklebt hatte. Das klebt quasi bis heute an dir. Ja, es gibt halt Dinge, die ändern sich nie. Ja, nee, aber ansonsten, die Möbel sind ja auch jetzt nicht so komplex bei den Papiermodellen. Normalerweise sind es ja einfache Kästen oder sowas. Hm. Also einfache Quader für Schränke etc. Da gibt es schon nette Spielereien. Ja, teils technisch. Ja. Da berichtest du ja quasi regelmäßig im Greifklaue-Blog drüber, wenn es da was Neues gibt. Ja, in der Tat. Die Inked Adventures haben mir sehr gut gefallen. Das ist jetzt ja das erste, was ich mir mal für einen etwas teureren Preis geleistet habe. Sah aber auch ganz gut aus. Sieht ziemlich gut aus. Und ich denke, es wird auch bei Dungeon Slayers zum Einsatz kommen. Das wäre natürlich schön. Ja, das Schöne ist, es ist handgezeichnet. Es sieht wirklich nach was aus. Dadurch, dass es noch individuelle Teile gibt, wie ein Schatzhaufen, wie kleine Stühle und so weiter, kann man halt auch die Räume individuell anrichten. Sollte man natürlich vorbereiten eventuell, aber macht dann viel her. Ja. Genau, in Verbindung mit den Möbeln natürlich noch cooler. Aber wir waren beim D&D-Brettspiel, da sollte man auch auf das neue Castle Ravenloft hinweisen, welches kein typisches Questspiel ist, weil es keinen Spielleiter gibt, sondern durch bestimmte Mechanismen erkundet man das Feld. Es sind einzelne Teils, die man quasi nach und nach zusammenpuzzelt. Das sieht sehr cool aus. Ja, und erkundet dann halt Castle Ravenloft, gibt auch verschiedene Missionen. Es gab schon einige, die sich sehr positiv dazu geäußert haben und auch gesagt, es macht lange Spaß. Andere haben gesagt, nach einer gewissen Zeit fühlt sich das sehr gleich an. Ist das etwas, was ich durchaus ausprobieren würde? Ja, gibt es das hier in Deutschland auch zu kaufen? Oder ist das ja, klar, bei Amazon oder sonst wo. Okay. Es ist natürlich nur mit englischen Regeln. Es ist noch relativ an die D&D 4.0 angelehnt. Es gibt zum Beispiel Healing Searches, also Heilschübe, sage ich mal. Ja, okay. Dass man sozusagen eine ganze Latte an Trefferpunkten wieder zurückkriegt, ohne dass jetzt das genau ausdefiniert ist, wo die herkommen. Mhm. Sondern ist also so als zweiter Atem oder so. Ach so, okay. Also, ja. dass die Trefferpunkte stellen ja auch eben nicht nur Verletzungen dar, wenn sie fehlen, sondern eben von mir ist auch, dass man im Kampf ja die Kondition abnimmt. Also, dass man ausgepowert ist, ohne dass man jetzt verletzt ist. So, das da in die Richtung geht das halt. Ja, jedenfalls liegen viele Figuren bei, die Teils sehen gut aus. Es ist mit 45 Euro ungefähr nicht so teuer. Okay. Ich könnte mir vorstellen, der Preis sinkt auch noch. Und ein zweites Brettspiel ist für Oktober oder November schon angekündigt. Ja. Was hatten wir denn noch gesehen gehabt? Quest, meinst du? Hieß das nur Quest? Das hieß Quest, irgendwie Zeit oder Zeitalter der Herausforderung oder so. Das ist von Pegasus. Ah ja, genau. Hm. Wollen wir uns auch unbedingt kaufen. Das ist von André Wiesler, ich glaube auch David Grashof, also von Ratten, hatte die Finger mit im Spiel oder Projekt Kopfkino. Der Preis macht etwas stutzig, weil es war günstigen Fall für 13 Euro war es sehr günstig. Genau. Und es sollen ja coole Sachen beiliegen. Die Frage ist, wir probieren es aus und berichten dann drüber. Genau, also was für Reiz ist ja wirklich dann auch die Spielmechanik, denn quasi die Monster. Na, was reizt ist, es kommen neue Boxen raus. Natürlich, das zum einen. Aber sag mal auch für den Spielleiter, ich habe es mal absichtlich Meister nicht genannt. Das schon mal angenehm. Für den Spielleiter natürlich auch. Interessant ist ja, dass die Monster, die er da gebietet, je nach Einsatz quasi auch mit an Erfahrung verdienen und entsprechend auch dann sogar aufsteigen können. Das ist schon, das hast du schon gelesen. Ne? Genau, große Herausforderung da schon. Es ist ganz interessant, denke ich mal, so für so ein Spiel. Entsprechend auch, also da auch der Spielleiter muss sich dann quasi auch taktisch neu einstellen. Das, denke ich mal, ist ein ganz nettes Konzept. Also zumindest klingt sehr nett. Für den Preis klingt es auf jeden Fall ausprobierenswert. Das werden wir auch tun. Ja, warten, wenn es rauskommt. Bin gespannt. Und berichten dann. Ja, was man nicht vergessen darf, ist natürlich das neue, moderne Questspiel Descent. Das du ja, glaube ich, auch hast. Ich habe die Grundbox und die erste Erweiterungsbox. Und ich habe es nicht allzu oft gespielt, weil es stinkt. Nee, es ist nicht gut. Nein? Also Dabei sieht es so dermaßen opulent aus. Ja, pass auf. Wenn wir an einen Dungeon Slayers Abenteuer spielen, dauert das, sage ich mal, 4 Stunden oder 6 Stunden auch in der Gruppe. Also sprich, das ist so die Zeit, die ich für ein Rollenspiel-Abenteuer brauche. Dann bin ich mit Descent aber noch lange nicht fertig. Ah, Das ist das Problem. Es dauert extrem lange. Du hast zig Counter für verschiedene Zustände, für krank, für vergiftet, für also das es ist sehr komplex, hat ein sehr komplexes Regelwerk und das Balancing ist auch nicht so toll. Also gerade beim ersten Abenteuer merkt man, die ersten Gegner sind alle recht schnell weggeschnetzelt und der am Ende ist, glaube ich, ein Riese, hat man kaum eine Chance. Also okay. Ist nicht so tippitoppi. Tja, also Aussehen ist in der Tat dann nicht alles. Ja, also vom Preis her für die Monster, man kann es sich sofort kaufen. Auch die Dungeon-Tiles sind toll zum Zusammenpuzzeln und so weiter, aber mir macht es keinen Spaß. Gibt übrigens eine gute Episode vom P-Cast darüber. Ja, also wenn einen das Spiel näher interessiert, kann man sich das anhören. Machen wir noch den Schlenker zu den Science-Fiction-Varianten. Du hast vorhin schon StarQuest angesprochen. Genau, ja. Fand ich damals wesentlich unattraktiver als HeroQuest, weil du hast ja immer, es gibt zwar verschiedene Szenarien, aber sie fühlen sich immer sehr gleich an. Und die moderne Variante ist ja Doom, die soll wesentlich besser sein als Descent. Ich habe es mir durchgelesen und schon mal vorbereitet. Ich glaube, das ist auch so, dass es sich wesentlich besser spielt. Ja, also auch so diverse Stimmen im Internet bescheinigen dem Spiel auf jeden Fall extremes Potenzial. Genau, das würden wir auch demnächst mal ausprobieren. Sehr gern. Ja, damit haben wir quasi die Quest-Spiele im Großen und Ganzen abgehakt. Genau. Und können mit Dungeon Slayers vor. Ja, also kurzes Fazit: HeroQuest kann man immer noch spielen. Ja. Richtig. Wie lange werden wir sehen? Das stimmt. Ja, also Dungeon Slayers. Ein altmodisches Rollenspiel. Das Erstaunliche ist, es bietet wesentlich oder ein Tucken mehr als andere Retro-Klone. Es ist eben nicht nur ein Oldschool-Rollenspiel, es hat auch viele moderne Ansätze. Aber es ist gar kein Problem, zum Beispiel diverse Proben darzustellen. War es ja in D&D Classic auch nicht. Aber sie gleichzeitig ein wenig unterscheidbar zu halten. Also wenn du dich zum Beispiel als Schmied definieren möchtest, kannst du eben über das Talent Handwerk das machen. Oder wenn du einen besseren Bildungsgrad haben willst, kannst du dann das halt auch kaufen. Und das aber ohne, dass das irgendwie kompliziert wird. Ja, nee, ich will ja, das will ich dem Spiel gar nicht absprechen. Also es lässt sich halt sehr, sehr knackig spielen. Das alles drumherum, also das Regelwerk ist jetzt natürlich auch relativ kurz gehalten, deckt aber natürlich halt auch alles eigentlich ab. Genau. Also vorweg sollte man sagen, demnächst erscheint Dungeon Slayers 4.0. Ja, wir können ja Dungeon Slayers nochmal ganz kurz in aller Kürze vorstellen. Genau, und zwar die Version 3.5, nicht die Version 4.0, die wie gesagt in Kürze erscheint, auch ein bisschen länger sein wird. 3.5 ist echt ausgedruckt 18 Seiten lang. Wovon man natürlich Cover, Backcover, Einleitung etc. wieder abziehen kann. Charakterbögen ist auch drin und komplette Zauber- und Ausrüstungsliste und Monster. Also kurzum, der Regelkern umfasst keine 10 Seiten. Das ist natürlich fantastisch. Ja, bei Dungeon Slayers ist man darauf beschränkt, einen Elfen, Menschen oder Zwerg zu spielen. Von der Rasse und als Klassen gibt es Krieger, Speer oder Zauberwirker, welche sich wiederum in Heiler, Schwarzmagier und Zauberer unterteilen. Man könnte auch sagen Weiß, Grau und Schwarzmagie. Attribute gibt es nur 3. Eigentlich nicht unähnlich wie bei M20. Körper, Agilität und Geist. Und jedem der 2 Attribute sind aber 2 Eigenschaften zugeordnet. Stärke, Härte, zum Beispiel dem Körper, Bewegung und Geschick gehört zur Agilität und Aura und Verstand zum Geist. Und daraus errechnen sich dann auch wieder die Sekundärwerte, also zum Beispiel die Lebenskraft, die Abwehr, der Angriff, wie gut man im Fernkampf ist, Zauber und Zielzauber. Ja, und damit hat man eigentlich schon alle Werte, die man im Großen und Ganzen braucht. Es gibt noch Boni für die Rasse und Klasse. Und der Mensch, hat auf der ersten Stufe den Vorteil, dass er schon ein Talent hat. Genau. Talente gibt es sozusagen auf jeder Stufe 1, ab der 2, außer für den Menschen. Und das kann dann sowas sein wie Diebeskunst, wie Bildung oder es gibt eine Ausbildung oder eine Spezialisierung auf Feuermagier. Genau, fieser Schuss für Fernschützen, schnelle Reflexe und so weiter. Und über die Talente quasi ist ja so, dass ich darüber ja auch ja, theoretisch auch andere Charakterklassen ja definieren lassen. Also man kann jetzt über die Talente beispielsweise auch einen Waldläufer zusammenstellen. Ganz genau, du kannst dich sozusagen über die Talente ausdefinieren. Genau, das ist halt sehr schlau gemacht eigentlich. Richtig, also das hat mir auch sehr gut gefallen, dass man sich dadurch absolut individualisieren kann. Auch wertetechnisch, also nicht nur von der Beschreibung her, was natürlich überall geht. Genau. Ja, das ist wirklich gut gemacht. Also was Dungeon Slayer auch gut macht, man kriegt auf jeder Stufe was dazu. Also jeder Stufenaufstieg ist spannend. Und schnell. Er geht schnell, genau, weil man muss nur Lernpunkte verteilen und sich ein Talent aussuchen oder eben den Talentpunkt sparen, weil manche Talente auch 2 Punkte kosten. Ja, damit sind wir schon auf Seite 6 des Regelwerks sozusagen. Ja, man sollte auch sagen, die Stufenaufstiege, sie gehen nicht nur schnell, sie kommen auch oft. In unserem Probeabenteuer, Herr der Ratten, achso, da warst du gar nicht dabei. Doch, klar, warst du dabei. Ja, sicher. Da sind wir gleich auf Stufe 4 hochgeschossen, oder seid ihr auf Stufe 4 hochgeschossen, weil es relativ viele Kämpfe waren. Dungeon Slayer will, dass man Spaß hat. Und aufsteigen macht normalerweise Spaß. Das ist ja, aber so simpel ist es doch. Ja, also das ist wirklich, ja, das ist ja das, was Dungeon Slayer auch gut macht, entsprechend den Spieler auch belohnen. Genau. Es ist außerdem ein reines W20-System, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Das stimmt auch gut. Also. Das ist ganz simpel, egal ob Proben oder Kämpfe. Man würfelt mit W20, muss seinen Wert unterwürfeln. Beispiel, ich habe jetzt in Schlagen 12, würfle eine 10. Der Verteidiger darf seine Parade machen. In die Parade zählt unter anderem die Rüstung auch rein. Hat auch einen aktiven Wurf. Sagen wir mal, er hat 14 und würfelt eine 6. Das heißt, von meinen 10 Punkten, mit denen ich ihn angegriffen habe, darf er 6 abziehen. Das heißt, 4 Schadenspunkte bekommt er. Ja, und genau. Das ist im Prinzip simpel. Also ich dachte erst, das wäre so wie bei DSA, dass sich Kämpfe lange hinziehen, aber nein, tun sie nicht. Dadurch, dass immer mal wieder was durchkommt, kann das doch recht schnell gehen. Genau. Oder geht das recht schnell? Also eigentlich habe ich noch nicht erlebt, dass es wirklich lange dauert. Ja. Auch Magier, die ja in klassischen Systemen meistens so auf der ersten Stufe einen Zauber haben und danach sich arg zurückhalten müssen, werden sich bei Dungeon Slayers freuen. Die können ständig zaubern. Ja, ständig zaubern ist jetzt auch übertrieben. Aber Zauber sind ähnlich, wie man das aus Computerspielen, glaube ich, kennt, mit einer Abklingzeit versehen. Genau. Und wenn ich jetzt einen Zauber habe, der 10 Runden Abklingzeit braucht, kann ich halt nach 10 Runden diesen Zauber wieder zaubern. Also üblicherweise im nächsten Kampf wieder. Wenn ich jetzt nicht gerade die nächste Tür direkt danach einschlage. Genau. Unsere Proberunde, die wir gespielt hatten, hatten wir ja entsprechend einen auf Heilung spezialisierten ist gar nicht wahr, der war nicht spezialisiert, aber er hatte zumindest einen Heilzauber. Richtig, weil man auf der ersten Stufe hat man erst einen Zauber, genau. Genau, der konnte sich ja dann aussuchen, hat den Heilzauber genommen und der war ja quasi, der hatte nur eine Runde. Der hat eine Runde Abklingzeit, sprich, war also dann beim nächsten Kampf sofort wieder zur Verfügung. Er steht im nächsten Moment Runde. Schon, ja, genau. Und das hat natürlich dem Ganzen noch einen gewaltigen Schub gegeben, weil er konnte also wirklich ja permanent quasi heilen, bei erfolgreichem Wurf natürlich dann wiederum. Genau. Aber die Theorie, die Chance war ja nun sehr hoch. Richtig. Und er hat es auch geschafft und das hat natürlich, also er hat es oft geschafft, genau. Also genau. Es war ein bisschen schwierig, euch in arge Gefahr zu bringen, aber genau, mit 2 Kämpfern und einem Heiler. Das lag schon bei dem Probeabenteuer darin, dass die Ratten auch relativ schwach waren. Und ich habe da schon auch von anderen Ausgängen gelesen, aber da, na gut, das hat so seine kleinen Macken, das Probeabenteuer, die in anderen Abenteuern nicht so auffallen. Das hat ein bisschen viele Kämpfe, ein bisschen wenig Schätze. Genau, ja, das Abenteuer, was wir hier gespielt hatten, war genau andersrum. Genau, hatte viele Schätze, wenig Kämpfe. Genau. Ja, aber zumindest, wie gesagt, es ist in der Tat, also auch als Magier muss man sich da jetzt nicht benachteiligt fühlen, in der Hinsicht. Man kann also wirklich immer quasi agieren. Ja, genau. Ja, die Zauberspruchliste ist übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst. Es sind trotzdem 30, 40 Sprüche. Ja, gilt ja immer 3 Zauberarten, 3 Magiertypen zu versorgen. Nicht jeder kann alles sprechen. Die Zauber sind halt, was für den einen bei der ersten Stufe ist, ist für den anderen erst bei der 5. Stufe zugänglich und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall gut gemacht, ja. Initiative umfasst die Ausrüstung umfasst auch eine Seite. Fertig. Klar, Rüstungen erhöhen die Parade und senken die Laufgeschwindigkeit. Von der Klasse abhängig kann man nur, also der Krieger kann alle, der Speer kann zum Beispiel keine Plattenrüstung tragen. Und die Magier können im Prinzip nur Roben tragen, beziehungsweise der Heiler kann auch Leder tragen. Genau. Ja, Waffen können zum Beispiel Initiative senken oder erhöhen. Und der Waffenbonus wird auf den Schlagenwert, also auf den Angriffswert, draufgerechnet. Und dadurch, wenn eine Waffe einen Waffenbonus von +3 hat, erhöht es ja sich automatisch. Wenn ich vorhin 12 gesagt habe, wird es jetzt auf 15 erhöhen. Genau. Also sprich, für 13, 14, 15 würde ich jetzt auch treffen, aber auch einen höheren Schaden machen als bei 12. Genau, und da man ja bei Dungeon Slayer so einen W20 würfeln muss und immer unter den Wert würfeln muss, den man ja quasi hat. Ja. Also wenn einer Schlagen 15 hat, muss er halt unter 15 würfeln, darüber ist er dann verfehlt. Und je höher oder je näher man quasi an 15 ist, umso höher dann ja auch dann der Schaden. Ja, richtig. Ja, der Spielleiterteil umfasst auch eine Seite. Das Bestiarium, zwei Seiten, sind aber echt alle wichtigen Sachen dabei. Alle wichtigen Monstertypen meine ich. Also, ich meine, die haben insgesamt gibt es jetzt 13 Dungeon to Ghosts. Die kommen mit diesem Bestiarium im Prinzip aus. Manchmal ist noch ein Monster ergänzt oder zwei. Aber ne, also die wichtigsten sind hier halt erfasst. Für 4.0 werden sie noch ein bisschen länger, weil hier fehlt zum Beispiel die Initiative und so. Das ist dann auch dabei. Und da gibt es dann zum Beispiel auch noch, was Abwehrpatzer sind, kommentiert, was da eventuell passiert bei manchen Monstern. So. Ja, dann ist im Grundregelwerk schon das angesprochene Einführungsabenteuer. Natürlich auch auf einer Seite. Eigentlich quasi der 14. Dungeon to go. Der zweiseitige Charakterbogen. Und das Backcover, unglaublich. Also genau, das war es ja auch schon. Kompaktes Ding. Wobei, als Charakterbogen kann ich den einseitigen Fan-Charakterbogen empfehlen, weil damit habe ich beim Rollenspiel-Ding geworben. Ein Rollenspiel, wo die Charaktere noch auf einer Seite sind. Ja, ganz anders als die Pathfinder-Fan-Rollenspielbögen, die sich oft mal eben 4 oder 5 Seiten dann verteilen. Richtig, das Original ist ja auch so lang. Macht ja auch Sinn. Also ich finde, beides hat auf jeden Fall seine Notwendigkeit. Ich habe manchmal sehr viel Lust auf Dungeon Slayer. Es macht auch sehr viel Spaß zu leiten. Auf eine Con-Runde, man weiß, man kriegt sie durch. Nichts ist schöner. Und das stimmt, ja. Bei Pathfinder so einen schönen, komplexen Kampf mit diversen Anwendungen von kleinen Tricksereien. Also ob man jetzt bei Schurke irgendwas Besonderes macht, ob der Magier noch einen Zauber aus der Hinterhand holt und die Situation verändert etc. Das macht einfach auch Spaß. Oder eben, ob nur die Kämpfer eine tolle Taktik anwenden. Genau. Ja. Da zum Beispiel, ja genau, ich habe noch Battlemap und Tiles auf meiner Liste stehen. Hatte man damals nicht zur Verfügung, aber ich muss sagen, Dungeon Crawl mit Battlemap macht mehr Spaß. Also mittlerweile hat man sich halt daran gewöhnt. Ja, also ich Christoph schreit schon nach der Battlemap. Obwohl ich überhaupt kein Taktiker bin, trotzdem will ich sehen. Ja. ich wollte eigentlich noch ganz kurz nochmal auf die ganzen Zusatzsachen, die es ja für Dungeon Slayers ja auch schon gibt, ja, noch zu sprechen kommen. Sprich, es gibt ja auch einige Zusatzbände ja auch für Dungeon Slayers. Sprich, es gibt Bände über oder ein Band über Tränke, die man jetzt braucht, über Waffen. Waffen und Rüstung. Rüstung, genau. Also auch da ist die auf Englisch gibt es schon eine Monstersammlung, die kommt auch noch auf Deutsch raus. Auf der Sehne gibt es noch, das habe ich zufällig lekturiert. Da geht es um Fernkampfwaffen und eine elfische Runenmagierklasse, die sich an den Schützen, glaube ich, anlehnt. Genau. Also wenn man quasi eine neue Charakterklasse haben will und überhaupt im Forum, da tummeln sich kreative Leute, das ist echt fantastisch. Also die stellen da ihre eigenen kleinen Abenteuer oder Abenteuerbruchstücke vor. Oder einer ist dabei, ein Dungeon Slayers Brettspiel zu entwickeln. Haben wir gerade den Quest-Klon erwähnt. Genau. Ja, also die Community, die ist da wirklich extrem aktiv. Und das ist ja das, was wir ja vorhin eingangs sagten. Also Dungeon Slayer ist ja auch schon in diverseste Sprachen übersetzt. Ja, mittlerweile. Also mittlerweile ist die Liste in Sprachen, wo es noch nicht übersetzt wurde, kürzer als die, in die es übersetzt wurde. Also die Fanbasis ist wirklich unglaublich. Ja, erscheinen auch auf Englisch schon Sachen, die noch nicht auf Deutsch übersetzt sind, wie zum Beispiel eben diese Monsterkarten. Mhm. Und was noch erwähnenswert ist, dass insgesamt 4 oder 5 Settings daran geschrieben wird. Und man kann erwarten, wenn Dungeon Slayers 4 draußen ist, dass dann auch einige davon an den Start gehen werden. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe für uns auch schon eins rausgesucht. Oder das ist auch schon so ein bisschen, da gibt es schon eine Karte zu und so. Ja. Das heißt Kaera, glaube ich. Und ist halt absichtlich klein gehalten. Da kann man in 3 Tagesreisen halt vom kalten Norden in den heißen Süden kommen. Ich habe schon gescherzt. Aventurien 2. Aber quasi 100 Quadratkilometer Landfläche. Ja, es soll halt so sein, dass du an einem Abend, ne, am schönes Wikinger-Abenteuer spielen kannst und am nächsten dich mit heißen Wüstenschlangen und Kultisten auseinandersetzen kannst. Das ist einfach der Gedanke gewesen. Das ist ja auch nicht blöd. Also, warum soll ich eine Welt simulieren, wenn ich auch Spaß haben kann? Natürlich. Das bin ich aber schon von Computerrollenspielen wie Gothic oder sowas gewohnt. Auch da sind die Klimazonen alle recht nah beieinander. Okay. was jetzt noch kurz zu Dungeon Slayers noch sagen. Quasi alles kostenlos runterladbar unter www.dungeonslayers.de. Noch. Ja, hast du da mehr? Nee? Ja, schade. Nee, verrat mir doch dein Insider ein bisschen, bitte. Nee, darf ich nicht. Verstehe. Vielleicht demnächst auch auf Greifenklaue.de. Ich kann mir die Lizenz nicht leisten. Ja. Das war's zu Dungeon Slayers. Um noch kurz das zu vergleichen mit Labyrinth Lord. Also ich habe einmal einen Dungeon Slayer Dungeon auf Labyrinth Lord umgeschrieben. Und das hat doch eine Menge Arbeit erfordert. Und das, was ich da an Zeit gebraucht habe, habe ich dann, als ich einmal Dungeon Slayers vorbereitet habe, dafür gebraucht, um das System mir zu verinnerlichen und das Abenteuer vorzubereiten. Und das war ungefähr die Hälfte der Zeit. Also seitdem bin ich ein glücklicherer Mensch. Nee, wirklich. Also mich hat es total begeistert. Das heißt natürlich nicht, dass es jeden total begeistert. Aber das wer stimmt. Ein kurzes, knackiges, schnelles Spiel sucht ich kenn auf jeden Fall und Dungeons nicht abgeneigt ist, der für den könnte es etwas sein. Auf jeden Fall. Ja, dieser Vergleich hier, also muss man halt für sich selber wissen. Es gibt ja nun vergleichbare Spiele halt wie M20, wie Labyrinth Lord. Also da muss ich ja selbst wissen, welchem System er besser klarkommt. Ja. Eben für ein einfaches System super. Für wenn ich was ausgeprägteres spielen will, würde ich halt doch auf Pathfinder zurückgreifen. Oder werde ich auch auf Pathfinder zurückgreifen, aber nur, dass die beiden sind sozusagen keine Konkurrenten, sage ich mal. Nein, gar nicht. Das muss man natürlich sagen. Ja, ich habe als zurück zu den Wurzeln noch Solo-Abenteuer kurz unterstrichen. Ja. Wie stehst du denn zu Solo-Abenteuern? Also ich habe ja auch früher, allerdings deutlich weniger wahrscheinlich als du, aber nun entsprechend auch Bücher gelesen von Steve Jackson. Ja. Ich habe sogar, und von Ian Livingston. Da habe ich immer noch welche stehen da oben. Ja. Ich kann es bezeugen. Noch stehen sie. Noch stehen sie da. Die habe ich, wie gesagt, das sind ja auch die einzigen, die ich da jetzt auch davon habe. So 4, 5 Bücher, die ich da habe. Ja. Habe ich allerdings blöderweise wahrscheinlich auch schon im Alter gelesen, wo ich auch schon Rollenspiele gespielt habe. Hat mich also nicht mehr ganz so fasziniert. Also war zwar schon unterhaltsam, aber das war jetzt auch quasi nur mal eben für Nachmittag sozusagen. Ja. Und dann war das auch gegessen. Also ich habe jetzt dann nicht den Einstieg ins Rollenspiel gefunden, dann so wie du. Es gibt natürlich auch so Klassiker und die waren ja wirklich gut, wie nun halt der einsame Wolf. Ja. Wiederum, das ist ja eigentlich nur die Serie quasi. Hatte ich auch damals mal 2, 3 Bände, wo die jetzt allerdings geblieben sind, weiß ich nicht. Aber war ja auch von der Geschichte her sehr geil. Richtig. Aber ich finde gut, dass das neu übersetzt wird. Also der Manticore Verlag macht da schon eine gute Arbeit. Lese ich immer wieder gerne. Ich hatte neulich ein Solo-Abenteuer zur Probe liegen. Und das hat, also ich hoffe, dass das veröffentlicht wird. Das hat richtig Spaß gemacht. Man hat zwar nicht nur einen, oder man hatte einen Charakter, allerdings 3 Begleiter. Aber der hatte sehr, sehr, sehr gute und originelle Ideen, auch wie man das regelmechanisch umsetzen kann, da eingebaut. Also hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Ja, und Einsame Wolf lese ich heute noch sehr gerne. Und ich habe auch mit Vergnügen ein paar andere. Pegasus macht ja auch wieder ab und zu Solo-Bücher. Da habe ich mal eins von rezensiert, hat mir auch gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, war die Mechanik, weil entweder konnte man einen W6 nehmen oder man konnte 6 Pfennigstücke nehmen. Das hat natürlich völlig andere Wahrscheinlichkeiten gehabt. Also kann ich Also kann ja mit vielen nehmen, leben, aber nicht damit. Ja, es ist als Mathe-Fan natürlich dann drum schwer zu verdauen. Naja gut, aber ich denke, jeder hat ja tatsächlich ein W6 zur Verfügung. Ja, die Idee war sozusagen, man kann es auch im Bus spielen. Wobei, ich möchte denjenigen sehen, der hier im Lande 6 Pfennig im Portemonnaie hat. Zumal das jetzt mittlerweile 6 Cent sind. 6 Cent, ja, richtig. Das kann man nicht mehr spielen, so Mist. Dann wird das Spielprinzip also auch über den Haufen. Ja, ja genau. Da habe ich mir sogar noch mal eins ertauscht. Also das geht fleißig weiter. Und ich habe mir alte ertauscht von Sherlock Holmes Spielbücher. Oh. Die habe ich allerdings noch nicht angespielt. Gibt's auch? Das sind aber toll. Ja, das sind, glaube ich, nicht ganz so viele Abschnitte, dafür längere Texte. So ähnlich wie die alten Dungeons & Dragons Spielbücher. Da waren ja auch immer so 3-4 Seiten, dann hast du eine Entscheidung getroffen und dann ging es weiter, woanders. Ja, damit kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben uns ja vorgenommen, pro Episode eine Hörspielserie vorzustellen. Ja, genau. Meist aus dem fantastischen Genre. Und wir haben uns entschieden für Sacred 2. Richtig. Nicht für die Folge 2, sondern das ist die Begleitserie zum Computerspiel Sacred 2. Da ich ja bekanntlich keine Computerspiele spiele. Auch keine Konsolen spiele. Selbst wenn du es wolltest, könntest du es nicht. Ja, das stimmt quasi. aber von der Hörspielserie bin ich sehr angetan. Ich würde sie fast noch besser als Drist einordnen. Ist ein bisschen schwierig. Bei Drist kommt es immer auf die Tagesform an. Aber Sacred ist auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Hörspiel. Man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass es eben zu einem Computerspiel gehört. Es ist ja, glaube ich, die Ausgangsgeschichte oder die Hintergrundgeschichte von Sacred. Es ist die Hintergrundgeschichte, genau. Ja, obwohl nicht jein. Also der Charakter, der also in den Hörspielen ja verkörpert wird, Namen einfügen, Galen. Wie heißt, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Also auf jeden Fall ist es ein nennt sich da Schattenkrieger und diese Charakterklasse gibt es auch im Computerspiel. Also es gibt schon Querverweise übereinander. Ist halt ganz also sprich, auch wer das Spiel spielt, wird nicht enttäuscht sein. Nö. Aber wer es nicht kennt, wird ebenfalls nicht enttäuscht sein. Nein, das sind ja jetzt nicht so zusammenhängend, dass man jetzt das eine oder nicht und das andere machen könnte. Richtig. Ich meine, das eine ist zum Beispiel eine typische Werwolf-Geschichte, durchaus mit überraschenden Ausgang für einige. Auf jeden Fall, also natürlich total gute Sprecher genommen. Ich überlege gerade, wer war denn der Held? War das Thomas Fritsch? Das war Thomas Fritsch. Also, das war Fritsch. Ja, okay. Genau. Und passt natürlich eigentlich wie Faust aufs Auge, muss man dazu sagen. Also wirklich sehr gut gewählt. Und seine Begleiterin ist ja auch eine recht bekannte Stimme. Ja. Was ist ihr Name? Annabelle Krieg. Annabelle Krieg, genau, spielt auch bei Drist mitspielt, mitspricht vielmehr, genau. Die Kategori. Ja, auch noch ein bisschen kindlich, also ja, ein bisschen kindlicher, kann man das so sagen, ein bisschen elfischer. Ja, also sie spielt ja eine Elfin. Ja, ja, genau. Also, und, man hört auch durchaus Unterschiede. Während Thomas Fritsch natürlich als Sprecher der drei Fragezeichen bekannt ist. Allen. Genau. Und natürlich auch für, als Sprecher von Russell Crowe. Aber auf jeden Fall also auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich war halt wirklich überrascht. Ja. Also sowohl von der Technik halt auch her, von der Produktion. Ja, es ist gut produziert, hat eine, wenn ich jetzt Lausch als Qualitätsmaßstab ansetze, es ist nahezu gleichwertig. Ja, wie gesagt, ich finde, also da muss ich dir schon recht geben, da finde ich Sacred sogar noch ein bisschen besser produziert. Okay. Ein bisschen opulenter. Opulenter, okay. Einfach so, das ist einfach opulenter gemacht, was natürlich auch daran liegt, dass... An dem Blind Guardian Einstieg. Richtig, dass Blind Guardian ja auch den Soundtrack oder den Titeltrack beigesteuert hat. Das kann natürlich durchaus sein, dass man auch andere Sachen vom Computerspiel auch einfach abgreifen konnte, sozusagen. Das ist ja zum Beispiel bei DSA Drakengesang so. Da gibt es ja für DSA von Drakengesang farbiges Abenteuer, was... Und jedenfalls im Prinzip diese Grafiken hätte man sich ja so nie leisten können, weil da lieber ein Computerspiel abgefallen sind. Genau, ja. Das ist schon eine interessante Sache. Also es gibt halt bei Sacred, dem Hörspiel, auch viel tolle Charaktere, die auch auftauchen. Also sprich, dieser Elfen-Bösewicht, Senator oder was der da ist, der auch seine Intrigen spinnt. Das ist ganz fantastisch. Also wirklich richtig gut gemacht, also von meiner Seite aus wirklich Daumen hoch. Ja, der Kern ist ja im Prinzip, dass dieser Schattenkrieger wiederbelebt wird. genau. einen Auftrag kriegt, den er quasi ausführen muss, sage ich mal. Ja. Aber er zweigt für sich sozusagen, oder er macht, er muss zwar diesem Auftrag nachgehen, weiß aber, dass er für sich sozusagen, er weiß ja nicht genau, was damals passiert ist und versucht das selber zu erforschen. Ja, beziehungsweise will er sich halt von dem Hexer, der ihn ja wiederbelebt hat, auch lösen. Ja. Auch lösen, genau. Das ist halt das Tolle. Also zwar ist jetzt im Grunde jedes Hörspiel für sich ja abgeschlossen, aber der rote Faden zieht sich ja komplett durch diese Hörspielserie. Ist auch mit 5 Teilen abgeschlossen, genau. Also es ist übersichtlich. Ist nicht so wie, was weiß ich nicht, Gabriel Burns, wo nach 36 Teilen auch nichts Neues mehr geschieht. Ja, also das macht es insgesamt zu einer sehr guten Serie. Richtig, genau. Jetzt muss ich es erwähnen. Ja. An der Stelle noch, denn ich stand ja mit Patrizia Nigiani, also der Produzentin und Mitautorin des Hörspiels, in Kontakt und sie bat mich bei einem Telefonat den Tipp abzugeben, wer denn der Werwolf sei, der dann einem Dorf für Angst und Schrecken sorgt. Und nachdem ich meinen Tipp abgab, sagte sie dann, du bist ja der Erste, der da richtig gelegen hat, genau. War ich sehr geschmeichelt. Der nächste Sherlock-Film. Wie gut Frauen lügen können. Ja, in dem Zusammenhang, das Raumzeit-Hörspiel, beziehungsweise das iPod-Hörspiel oder iPad oder ich glaube sowohl als auch irgendwie, ja, genau. Ja, man kann es auf den ganzen iPhone, sprich, wir konnten es nicht rezensieren, weil wir nicht über solche Dinge verfügen. Sowas nicht haben, nein, richtig. Ja, unser jüngstes, glaube ich, ist er ja ausgegangen. Eins unserer jüngsten. Eins, ja, ja. Kennt ja nicht jedes Alter. Das stimmt natürlich, aber ich glaube, für 13, 14 ist er. Egal, Assassino. Hab das mal in unserem Auftrag quasi getestet, weil es ist ja kostenlos. Handelt sich ja, es nennt sich Raumzeit und handelt sich um ein interaktives Hörspiel. No, ganz neu ist das nicht. Das gab es zum Beispiel schon mal von den 3 Fragezeichen. Ja. Hotel Luxury End, glaube ich. Es soll wohl auch demnächst für andere Medien zur Verfügung stehen, was natürlich auch spannend wäre. Genau. Ja, und Assassino war ja doch ganz angetan. Richtig, man spielt wohl ein Raumschiff. Captain? Genau, Captain Blake. Captain Blake, genau. Kann da unterschiedliche Entscheidungen treffen, gerade was Gesprächsführung zum Beispiel angeht oder welchen Drink man bestellt. Und das hat dann auch verschiedene Auswirkungen, führt aber immer, falls man nicht, weiß nicht, ob man da sterben kann, wie in einem Solo-Abenteuer. Ja, zum selben Ziel dann. Führt zum selben Ziel, was auch Sinn macht, weil es ja einen zweiten Teil gibt. Genau. Und da kann man ja nicht von verschiedenen Enden ausgehen. Ja, also da bin ich sehr gespannt. Wenn das Konzept. Wenn das anders verfügbar wird. Also wer ein iPad-Pod oder sowas besitzt, der sollte sich die Rätsel einfach mal anschauen. Genau. Ja, damit verabschieden wir uns von unserer wir verabschieden uns nicht. Du musst uns noch Rechenschaft ablegen. Warum verdammt, ich dachte, ich komme dies um. Episode 3 und nicht Episode 4? Naja, vielleicht, ja doch. Vielleicht ist es Episode 4 und Episode 3. Nein, dann müsstest du aber ganz schnell schneiden. Oder ganz schnell zusammenbauen. Also ich habe, ja, richtig. Erstmal, von wo haben wir berichtet? Richtig. Episode 3, in der von existiert ja noch. Wir waren auf der Hörspiel 2010 im Juni. Richtig. Wir haben auch 3 Live-Interviews mit diesem Interview gemacht, der mittlerweile aussieht wie ein Troll. Siehe Foto. Richtig, mit meinem super guten H2 Mikrofon. Das übrigens auch von Ausgespielt verwendet wird. Ja, ist ja auch ein tolles Ding. Ja, jedenfalls. Ein teures Ding, ja. tolles Ding. Ja, auf jeden Fall, dieser Podcast existiert eigentlich nur beim Bearbeiten. Ich weiß nicht, was mir da passiert ist, aber ich habe ihn zerschossen. Hat sich also in dem Fall geäußert, dass plötzlich der Podcast in 1100 irgendwas Dateien gesplittet wurde. 1127. Gut, dass du das weißt. 1127. Das habe ich mir gemerkt. Dateien zerrissen wurde. Ein MB große Datei jeweils. Und das sind, wie gesagt, 1127 Dateien. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber auf jeden Fall haben diese Dateien auch ganz kryptische Namen. Und ich kann sie weder über den Media Player noch irgendwie anders einspielen. Also ich kann sie zwar schon einspielen, aber ich muss mir leider jede Datei einzeln anhören und die dann in Reihenfolge bringen, ja, damit es zum Schluss dann passt. Also was da passiert ist, ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht kennt sich, vielleicht gibt es. Mich würde interessieren, welcher Programmierer sich so eine Funktion ausgedacht hat. Also ich, es ist ja nun, um das anzureißen, mit Audacity passiert. Leider bin ich jetzt natürlich noch nicht der Audacity-Freak. Also falls jemand das hören sollte, die Dateien, oder es ist eine AU-Datei, eine Projektdatei. Eine AU-Datei, ja. Eine AU-Datei. Und ich habe leider keine Ahnung, wie ich das zusammen frickle. Dann, mir konnte auch niemand helfen. Das ist, beziehungsweise einer hat mir ja dann einen Tipp gegeben. Habe leider nichts gebracht, weil die Dateien ja nicht in Reihenfolge. Ich habe dir auch einen Tipp gegeben. Speichere die Originaldateien ab. Ja, und tu sie nicht auf einen Stick, den du jemandem ausleihst, dass er sie nicht wiederfindet. Und ein nein, ganz wertvoller nicht, Tipp. Es wurde nicht mir gefunden, geliehen. Nein, in der Tat nicht. Nein, dann. Ehemalige Arbeitskollegin. Ja, also auf jeden Fall, falls es da Audacity-Profis gibt, die zuhören, mein Ohr ist offen. Meine Ohren. Das nicht nur die wegen der offenen Wunde von 1127 Dateien anhören. Richtig. Und von den 1127 Ohrfeigen deinerseits. Ja, dazu kommen wir erst noch. So. Ja, eine berichtenswerte Sache gibt es noch, ganz am Ende. Und zwar analogspieler.de. Das ist eine Portalseite für Podcast rund ums nicht-elektronische Spielen. Ja. Ja, das... Im ja? Ja, bei uns im Forum ja auch schon präsent, sage ich mal. Ja, als interne Gruppe. Als interne Gruppe. Ja, also es ist zumindest... wenn ihr Podcaster seid, meldet euch bei mir, dann schalte ich euch dann natürlich auch frei. So. Ansonsten bekommt ihr davon nichts zu sehen und werdet nicht damit belästigt. Ja, die wichtigen, genau, ich hatte das irgendwie schon mal mit System Matters auf der RPC und mit ausgespielt auf dem Nordcon angesprochen, halt ein gemeinsames internes Forum, und das habe ich jetzt endlich mal gemacht, und daraufhin, Pi Halbe ist auch dabei, und der hat sich halt engagiert dafür, diese Portalseite zu gestalten, die dann so ähnlich wie RSP Blogs sein soll. In dem Rollenspiel-Podcast sind auch andere Podcasts wie LARP, Brettspiele und ähnliches angedacht. Ja, also da kann man gespannt sein. Es wird sicherlich dadurch, also dadurch und durch das gemeinsame Forum auch wieder ein paar gemeinsame Projekte geben. Ja, Dungeon Slayers wollten wir dann irgendwann nochmal im Sinne von, wie gehe ich als Einsteiger mit einem Dungeon Slayers Abenteuer um? Das wird es irgendwann auch nochmal geben. Sehr gut. Damit wirklich jeder, auch wenn er in Hintertwiefling lebt, solange er Internetzugang hat. Hintertwiefling finde ich ja gut. Ich weiß, du kennst Leute, die Hintertwiefling leben. Die Hintertwiefling wohnen auch, ja. Das stimmt. Ja. Das war's dann mit unserer Spezialepisode. Im Dungeon ist die Hölle los. Wir entschuldigen uns dafür, dass dies Episode 3 sein wird und nicht die 4. Ach komm. Tut Christoph leid. Tschüss. Tschüss.